أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره، أما بعد. إن شاء الله بعدت من الحديث ويسم الحديث يا أحمد يبالي فتفا Okay, wo ist dieses Hadith? Ja, aber ursprünglich überliefert, wo ist es? Bukhari und Muslim. Okay. Unter anderem Bukhari und Muslim. Okay. Okay. Worüber haben wir gestern gesprochen? Ahmed. Zwei Arten, einmal die Absicht an sich, also von der Tat an sich selbst die Absicht, und einmal der Wille oder der Ikhlas von der Tat, also für Allah. Also noch genauer. Noch genauer. Die erste Art, Daniel, ist was? Die Tat, also der Wille. Ob ich jetzt überhaupt eine. Um die Tat zu unterscheiden. Ja, auch, ja. Okay. Und das hat ja Ikhlas an der Sache, aber es wird Allah oder Feiern. Ja. Okay. Und diese zweite Art wird verwendet oft im Koran und Sunnah und Aussagen des Salaf mit was? Nurid. Irada. Irada oder? Al-Ibtigha. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Ja? Also entweder Wille oder Streben nach. Im Streben nach, okay? Okay. Imam Ahmad und Ibn Majah überlieferten vom Hadith von Zayd ibn Thabit رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا أو ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Okay. رسول الله صلى الله عليه وسلم sagt: Derjenige, dessen Sorge die Dunya ist, seine Angelegenheiten tut Allah für ihn zerstreuen. Und die Armut lässt er immer vor seinen Augen sein. Das heißt, immer hat er Angst vor was? Arm zu werden. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Ja, er rennt hinter der Dunya und sorgt sich um die Dunya und Dunya und Dunya und hat Angst und so. Und trotzdem bekommt er nichts von der Dunya, außer das, was er ihm geschrieben ist. Auf der anderen Seite, wessen Absicht, wessen Nia die Akhira ist, Allah tut ihm seine Angelegenheiten vereinen. Er ist nicht zerstreut. Du siehst die Leute, die hinter der Dunya herrennen, sind zerstreut die ganze Zeit, subhanallah. Ja? Einmal, ich muss das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich da, er muss einmal da, ganz im Westen der Stadt, dann muss er ganz im Osten der Stadt, dann muss er ganz im Norden der Stadt, dann muss er das machen, dann muss er den Einkauf machen, dann muss er, ja? Roboter. Ja? Und irgendwann einmal funktioniert der Motor nicht mehr. Okay, aber der andere, ja, findet Ruhe. Allah Azzawajal vereint ihm seine Angelegenheiten. Khalas. Vielleicht hat er einen Termin einmal im Monat oder so und den lässt er wahrscheinlich auch platzen. Die Polizei kommt, übergibt ihm. Die Polizei kommt, übergibt ihm. Sie müssen kommen, ja, ja. Nimmt ihn, geht rein, nimmt den Brief, da reißt ihn, schmeißt ihn weg. Na, der geht hin und sagt, ich verweigere die Aussage, nimm wieder zurück. Ja, nee, weil das ist nicht seine Sorge, versteht ihr? Das ist nicht seine Sorge, okay, und? Okay, jetzt habe ich einen Brief bekommen. Ha? Wallahi, ich sage immer, wirst du erkennen, was in den Herzen von den Leuten ist, ob Dunya oder Akhira? Schau ihnen zu beim Postkasten. Ich schau ihnen zu beim Postkasten. Der eine nimmt den Brief, okay, schmeißt ihn weg. Oder lässt dich liegen und sagt, Allah, also, der wird schon. Alhamdulillah. Oder er vertraut einfach und lässt. Oder er tut auch was dafür. Ich sage ja nicht, dass man nichts dafür tun soll. Aber er lässt sich, es beschäftigt ihn nicht die ganze Zeit. Der andere, ja Allah, was werde ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Und wie? Und was? Und warum? Was habe ich gemacht? Und. Er beschäftigt sich 4 Tage, 5 Tage damit, ohne dass es einen Sinn hat. Also, wer derjenige, dessen Nähe die Akhira ist, Allah Azza wa Jalla vereint ihm seine Angelegenheiten und ja'ala ghinahu fi qalbi, und lässt ihm sein Reichtum in seinem Herzen sein. Allah Azza wa Jalla lässt sein Reichtum im Herzen sein. Hat nie Angst vor dem Armut. Er ist an Qana'a. Er ist nicht gierig, er hat keine Angst vor dem Armut. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِبًا. Und die Dunya kommt zu ihm, ob sie will oder nicht. غَصْبٍ عَنْهُ. Das ist im Rizq schon geschrieben. Das ist der Wortlaut von Ibn Majah. Und in der Wortlaut von Ahmad, dessen Sorge, er sagt, derjenige, dessen Sorge die Akhira ist und die Niyya, und die Dunya, also er hat das vertauscht, yani, das ist yani, überliefert von verschiedenen Salaf, und die haben das, entweder haben sie zuerst die Dunya erwähnt oder die Akhira erwähnt. Ach, auf jeden Fall, die Bedeutung ist 1. Und in Sahihain, was ist Sahihain? In Sahihain, von Sa'd ibn Abi Waqqas, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى إلا أثبت والله أعلم أثابك عليها إلا أثبت عليها نعم إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها أو تجعلها في امرأتك. Das heißt, du wirst nichts ausgeben, womit du das Angesicht Allah oder nach dem Angesicht Allah strebst, außer dass du dafür belohnt wirst. Sogar das Stück Brot, das du in den Mund deiner Frau gibst. Wo ist die Theke, ne? Ist da Wasser drin, ne? Ja. Okay. Sogar das Stück Brot, das du was in den Mund deiner Frau gibst. Alles, was du tust und alles, was du ausgibst zu dem Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala, bekommst du dafür eine Belohnung. Und Ibn Abi Dunya überlieferte, mit einem Munkata, Überlieferungskette, ja, ne? Munkata ist was? Gebrochen. Ja? Und das ist von wem? Was haben wir gemacht? Was? Maktua. Nein, nein. Munkata ist Maktua, ja? Das ist das Gleiche. Also ist auf den Propheten zurückzuführen, aber in der. Na, muss nicht auf den Propheten zurückzuführen sein. Nein. Wir haben das gemacht. Aber, das, aber was du uns gehört hast über diese Maktua, dass das bedeutet, dass eine Überlieferungskette ist, etwas nicht zuzuordnen. Aber ob das jetzt auf den Propheten komplett zurückzuführen ist oder nicht, ist doch. Das ist die Aussage von dem im Endeffekt. Wir haben gesagt, der Mokof ist die Aussage von? Nein, das ist Marfu. Mokof ist von Tabi. Das ist von einem Tabi? Ich will, dass ihr sicher seid. Das sagt man, dass ihr nicht. Was? Abu Talha. Nein. Darum kümmerst du dich nachher, ja? Ciao. Das sollten Sie lernen. Suleiman, was ist Hadith al-Maqtu'? Strafe. Ja, nein. Okay, Suleiman wird auch bestraft. 50 Liegestützen, Suleiman. Suleiman. Faris, was ist ein Hadith Maktur? So spät. Okay, Abu Shuhada. Alhamdulillah, endlich einer. Aussage eines Tabi'i. Ja, jetzt wolltest du es sagen. Der soll die 10 die Liegestützen schon. Ja? Der soll die 10. Wie 10? Der soll seine Liegestützen zählen. Ja, aber wie denn? Nur 1, 2, 3. Ja, das musst du sowieso. Aber man zählt mit. Okay. Das ist die Aussage eines Tabi'i. Die Aussage eines, das, was ein Tabi'i bezogen wurde, steht in einer Aussage oder einer Tat. Okay. Ob er das weiter zum Prophet bezieht oder nicht, das ist seine Sache. Okay? Verstanden jetzt? Okay. Von Umar radiallahu anhu, dass er sagte: لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له حسبة له يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله. Das heißt, Umar radiallahu anhu sagt, keine Tat für den, der keine Nähe hat. Ja? Es gibt keine Tat ohne Nähe. Und keinen Lohn, ohne dass du, tahtasib ajraka inda Allah, das heißt, dass du den Lohn bei Allah erachtest. Das heißt, du hoffst auf den Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du machst es für Allah subhanahu wa ta'ala. Und somit hoffst du dann auf seinen Lohn. Okay, hier sehen wir in diesem ganzen Hadith, manchmal kommt es Sorge, manchmal kommt Nähe, manchmal kommt Streben nach, manchmal kommt Wille. All das bedeutet was? Nähe, die zweite Art von Nähe. Okay? Verstanden? Und von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er sagte, La yanfa'u qawlun illa bi'amal, wa la yanfa'u qawlun wa la amal illa bi niyya, wa la yanfa'u qawlun wa la amalun wa la niyya illa bima wafaqa sunnah. Klar und deutliche Regel. Keine Tat nutzt, keine Aussage nutzt, außer mit einer Tat. Aussage alleine nutzt nicht. Ja? Papageien. Okay. ohne eine Aussage nutzt nicht ohne Tat. Und eine Tat und Aussage nutzen nicht ohne Nähe. Und eine Aussage und Tat und Nähe nutzen nicht außer durch das entsprechende Sunna. Außer durch das, was der Sunna entspricht. Okay? Und von Yahya ibn Abi Kathir, dass er sagte, ta'allamu an-niyya fa innaha ablagha min al-amal. Sagt, lernt ihn hier. Denn sie ist ablagiane vortrefflicher oder noch genauer als die Tat. Und von Zubayd al-Yami, dass er sagte, inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli shay, hatta fi at-ta'ami wash-sharab. Sagt, ich liebe es, dass ich eine Nähe habe in allem, was ich tue, sogar im Essen und Trinken. Was meint er damit hier? Er meint die zweite Art von Nähe, dass ich das für wem tue? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, al-Adat, die Gewohnheiten, die normalen Mubahat, erlaubten Sachen, die, wenn du sie tust, wirst du nicht belohnt, weder belohnt noch bestraft. Essen, Trinken und so weiter und so fort. Wenn du die aber für den Angesichts Allah tust, um dich zu stärken, um das, oder um besser spielen zu können, um besser für Allah arbeiten zu können, sagen wir es mal so, dann bekommst du dafür natürlich ein Ajr. Und das ist die zweite Art von der Nähe. Und von ihm auch, dass er sagte, inwu fi kulli shay'in, au inwi fi kulli shay'in, turiduhu al-khayr, hatta khurujaka ila al-kanasa. Er sagt, beabsichtige in allem, was du machst, das Gute. Mach die Nia für was Gutes. Sogar wenn du rausgehst, um zusammenzukehren. Vor dem Haus hier. Okay? وعن داود الطائي وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب. Das heißt, ich sah, dass das alles Gute wird vereint von was? Was vereint alles Gute? Die gute Absicht, die gute Nähe. Okay? Und das genügt ja als Gutes. Und Daud sagte, وَالْبِرُّ هِمَّةُ التَّقِيِّ وَلَوْ تَعَلَّقَتْ جَمِيعُ جَوَارِحِهِ بِحُبِّ الدُّنْيَا لَرَدَّتْهُ يَوْمًا نِيَتُهُ إِلَىٰ أَصْلِهِ. Das heißt, die Gottesfurcht oder die Frömmigkeit ist das, wonach der Gottesfürchtige sich strebt, wonach er strebt oder worum er sich sorgt. Und wenn all seine Gliedmaßen an der Dunya hängen würden, dann würde ihm seine Absicht eines Tages was? Wer passt nicht auf? Ich passe nicht auf. Dann würde ihm seine Absicht eines Tages zu seinem Ursprung zurückführen. Was heißt das? Seine Gottesfurcht. Er sagt, noch einmal, ganz langsam. Er sagt, die Frömmigkeit ist das, wonach der Gottesfürchtige sich sorgt oder wonach er strebt. Okay? So, wenn all seine Gliedmaßen an der Dunya, selbst wenn all seine Gliedmaßen an der Dunya hängen, irgendwann einmal, dann lässt ihm seine Nähe zu seinem Ursprung, also zu Gottes Furcht, zurückkehren. Okay? Verstanden? Alhamdulillah. Welcher Dawud? Dawud al-Ta'i. Einer von den Salaf. Oder? Ja, Ta'i. Okay, keine Ahnung davon. Ja. Ja, da habt's. Sajid, es wird während dem Dars kein Kaffee getrunken, gell? Postet mir hier einen Kaffee hier. Und nur für Ahmad noch dazu. Schau. Es gibt gar nicht. Strafen? Nein. Ich krieg auch Strafen. Denk nicht, dass ich keine Strafe kriege. Der bestraft mich nicht. Er ist nur Kaffee. Der bekommt am meisten Strafen. Und von Sufyan al-Thawri, dass er sagte, ma alashtu shay'an ashaddu alayya min niyyati li annaha tanqalibu alayya. Allahu Akbar. Er sagt, ich habe nichts behandelt, ich habe mich nicht um nichts gekümmert, was noch härter über mich ist, wie meine Nähe. Warum? Weil sie dreht sich immer über mich, rebelliert immer gegen mich. Okay? Ich habe ma alashtu shay'an ashaddu alayya min niyyati li'annaha tanqalibu alayya. Ha? Und hört das gut zu, Wallahi. Hört das sehr gut zu. Weil wie oft hast du etwas Gutes beabsichtigt? Ha? Du kommst rein, fangst an in die Masjid zu beten für Allah Azza wa Jalla. Und deine Absicht ist rein. Und dann kommt dein Bruder rein. Was passiert? Auf einmal betest du länger und die Stimme wird schöner und. Ha? Deswegen, Sufyan al-Thawri rahimahullah sagt, ich habe nichts behandelt, ich habe mich um nichts gekümmert, was mir noch mehr Probleme gemacht hat und das ein Problemfall für mich war, wie meine Nähe. Weil sie dreht sich immer gegen mich um. Sie wendet sich immer gegen mich ab. So soll jeder bedenken, der einen Verstand hat. Und von Yusuf ibn Asbaq, dass er sagte, تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. Sagt das du, die Nähe von ihren Unheil und Verdorbenheit und Verdorben reinigst, ist härter über die Handelnden oder die Tuenden als lange Ijtihad. Denn dass sie sich für etwas bemühen. Okay. وقيل لنافع بن جبير ألا تشهد الجنازة قال كما أنت حتى أنوي قال ففكر هنية ثم قال امضي سبحان الله نافع بن جبير wird gefragt komm da ist eine Janaza kommst du nicht mit er sagt warte bleib so, wie du bist, bis ich meine Nähe gemacht habe. Er hat ein bisschen sich Gedanken gemacht, dann hat er gesagt, und jetzt gehen wir. An Matruf ibn Abdullah, dass er sagte, Salahul Qalbi bi Salahil Amal wa Salahul Amali bi Salahil Nia. Das heißt, dass der Herz in Ordnung ist, ist durch was? Das Gute des Herzens ist das, durch das Gute der Tat. Oder das Wohlbefinden des Herzens ist durch das Wohlbefinden der Tat. Und das Wohlbefinden der Tat ist durch das Wohlbefinden der Nähe. Barakallahu fik. Und von einem Salaf, dass er sagte, man sarrahu an yukammala lahu amalu falyuhsin niyatahu. فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. Beständigt wird, dann soll er seine Absicht gut halten. Denn Allah عز وجل belohnt den Diener, wenn seine Absicht gut ist, sogar wegen der Stück Brot, wie wir gesagt haben. Und von Ibn Mubarak, dass er sagte, رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. Sagt Abdullah ibn Mubarak sagt, Vielleicht gibt es eine kleine Tat, aber die Niyya macht ihm was zu einer gewaltigen Sache. Ja? Und vielleicht gibt es eine große Sache, aber die Niyya macht ihm zu einer winzigen Sache. Subhanallah. Versteht man das? Ist das klar? Ja? Vielleicht gibt es eine Kleinigkeit. Ja? Es ist in deinem Gedicht klein, aber du willst damit Allahs Wohlgefallen oder du willst damit die Umma nach vorne bringen, oder? Das ist eine große Sache bei Allah Azza wa Jal. Ja? Und vielleicht, wie wir einen Hadith kennen, jemand, ja? Mujahid. Ja, eine große Sache, die größte Sache im Islam. Ja? Aber er macht das für, nicht für Allah Azza wa Jal. Zählt nichts mehr, subhanallah. وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. Und sagt, die Tat wird nicht gut außer durch drei Sachen. Und pass auf das mit hinauf. Nicht schlagen. Okay. Die Tat wird nicht gut sein, außer durch drei Sachen. Die Gottesfurcht für Allah, die gute Absicht, die gute Niyya und die Vortrefflichkeit. Okay, dass ich das Richtige treffe, dass ich das Richtige tue. Okay, und Al-Fudayl ibn Ayyad sagte, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ نِيَّتُكَ وَإِرَادَتُكَ. Er sagt, Allah will nur von dir deine Niyya und deine Absicht. Ja, was willst du mit deiner Tat? Also Allah, die zwei Arten der Nähe, wie gesagt. Okay? Verzeiht mir. Okay. Und von Yusuf ibn Asbat, dass er sagte, Itharullahi Azza wa Jal afdalu min al-qatl fi sabili. Dass du Allah Azza wa Jal vorziehst, yani beabsichtigst, nach ihm strebst, ist besser, ja, als die Tötung auf seinem Weg. Okay? Bevorzugst, genau, dass du Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugst, ist besser als die Tötung auf seinem Weg. All dies überlieferte Ibn Abi Dunya fi Kitab al-Ikhlas wa al-Niyya, im Buch al-Ikhlas wa al-Niyya. Und darin überlieferte oder wurde überliefert mit einem Munqata Isnad von Umar radiallahu anhu, dass er sagte, also was ist Munqata? Also er sagte, dass die beste Tat, unterbrochen, ja. Okay, die beste Tat, die besten Taten ist das, was das zu tun, was Allah Azza wa Jal verpflichtet hat, und das Zurückhalten, Zurückschrecken von das, was Allah verboten hat, und die Wahrhaftigkeit der Niyya für dem, was bei Allah Azza wa Jal ist. Okay? Dadurch erkennt man und lernt man die Bedeutung von dem, was Imam Ahmad überlieferte, dass die drei Grundsätze des Islams, die Ahadith, wenn du das verstanden hast, ja, dann verstehst du auch die Aussage von Imam Ahmad, als er gesagt hat, die Grundsätze des Islams sind drei Ahadith, al-Amalu bin-Niyyat, die Taten sind gemäß ihrer oder nach ihren Absichten, und wer etwas in diese unsere Sachen oder in unserer Sache erneuert, was nicht davon ist, dann ist es abgelehnt, und der Hadith, der Halal ist klar und der Haram ist klar. Ja, wenn du das verstanden hast, dann verstehst du auch, warum Imam Ahmad gesagt hat, diese drei Ahadith sind die Grundsätze des Islams. Denn die ganze Religion, was ist die ganze Religion? Hängt davon was? Das Tun von dem Befehl, bevor er Befehl, das Unterlassen der Verbote, das Stehenbleiben, ja, der Shubuhat, ich stehe dabei, yani ich fasse sie nicht an, ich schrecke davor zurück. Okay? Und all das beinhaltete der Hadith von Nu'man ibn Bashir. Also al-Halal bayyin und al-Haram bayyin. dies, also wenn ich Halal und Haram und yani Halal und Haram beachte, nämlich Halal und die Befehle tue und die Verbote unterlasse und von den Shubuhat zurückschicke, wenn ich all das mache, also zweifelhaft ist, wenn ich all das mache, dann ist das durch zwei Sachen. Erstens, dass die Tat, äußerlich, ja, der Sunna entspricht. Erstens, das Zitat äußerlich, das Sunna entspricht. Und das ist das, was der Hadith von Aisha radiallahu anha beinhaltete, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer in unserer Religion oder in unserer Sache etwas erneuert, was nicht davon ist, dann ist es abgelehnt. Okay? Das heißt, es muss immer der Sunna entsprechen. Und die zweite Sache, dass der, das Zitat im innerlich, dass man im innerlich mit der Tat Allahs Angesicht, nach Allahs Angesicht strebt und beabsichtigt. Okay? Verstanden? So? Und das sind diese drei Ahadith. Erstens Al-Halal Ubayyin und Haram Ubayyin. Tu das Befohlene, unterlasse das Verbotene und schreck zurück von dem Zweifelhaftes. Das zweite ist, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Halt dich immer an die Sunna, tu nichts mehr und nicht weniger. Und das dritte ist, Al-Amal ibn Niyat, die Nähe muss da drinnen stimmen. Und das ist die gesamte Religion. Okay? Nein, ich muss sagen. Und Al-Fudayl sagte über die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, liyabluwakum ايكم احسن عملا هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ist derjenige Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige der den Tod und Leben erschaffen hat um euch zu prüfen wer von euch die besten oder die besseren Taten die besten Taten hat sagte احسن عملا was bedeutet das اخلصه وصوابه der am aufrichtigsten ist und am richtigsten ist. Akhlasu, und Akhlas kommt von was? Die zweite Art der Nähe. Ja, dass ich die Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala tue und dass ich damit nur Allah azza wa jal, Allahs Wohlgefallen und Allahs Zufrieden hat, Allahs Wohlgefallen und Allahs Angesicht beabsichtige. Ja, und nach Allah und nach seinem Wohlgefallen strebe. Ja? Und dass die Tat richtig ist. Nach der Nach der Sonne. Okay? Und er sagte, wer sagte, Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, Inna al-amala idha kana khalisan wa lam yakum sawaban, lam yuqbal, wa idha kana sawaban wa lam yakum khalisan, lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaba. Wenn die Tat aufrichtig ist, und beabsichtigt damit wirklich nur Allahs Angesicht, aber es ist nicht richtig, yani nicht was? Nicht nach der Sunna, barakallahu fikum, wird sie nicht angenommen. Und wenn sie richtig ist, nach der Sunna, aber nicht aufrichtig für Allah, die Absicht ist falsch, dann was? Dann wird sie auch nicht angenommen, bis sie aufrichtig, Ikhlas und Sawab, also richtig nach der Sunna ist. Okay? Und er sagte auch, wal khalisu idha kana lillahi azza wa jal, والصواب إذا كان على السنة. Das haben wir eben gemacht. Al-Khalis, Al-Ikhlas ist von was? Wenn es nur für Allah Azza wa Jal ist. Die Absicht. والصواب, die Richtigkeit, ist was? Was auf der Sunna ist, nach der Sunna ist. Und dann sagt Ibn Rajab, وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Okay. Also darauf hat hingewiesen, auf das, was Al-Fudayl sagte, hat die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala hingewiesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer darauf hofft, seinen Herrn zu begegnen, dann soll er was tun, was Gutes tun, oder was Richtiges tun und niemanden seinen Herrn beigesellen in der Ibadah. Okay? Und das ist hier, yani Ria ist ja auch Schirk. Ist kleiner Schirk, aber Schirk. Okay? Und somit, Allah Azza wa Jal, Amal und Saliha ist nach was wichtige, gute Tat soll er tun, yani, nach der Sunna, und kann Schirk machen, yani, El-Ikhlas. Okay? Dass die Absicht rein ist für Allah Azza wa Jal. Und einer der Kenner von Allah subhanahu wa ta'ala, yani einer der Salaf, okay, einer der frommen Salaf sagte, إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. Das heißt, die Menschen, ihre Stufen unterscheiden sich durch die Absichten, durch den Wille, was beabsichtigen sie sich damit, und nicht durch die Taten selber. Die Taten selber machen keinen großen Unterschied, sondern was? Die Absichten dahinter. Okay? Passt? طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.